Wenn Sie das tun, was getan werden muss, verliere ich nicht ganz so viel. Vielleicht 15 Millionen weniger. Sie bitten mich also, meinen Film zu kastrieren, damit Sie etwas weniger Geld verlieren. Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. Genau, aber jedenfalls das hier. The Oscar goes to... Thank you to the Academy. This... Geschenkt. Wow. Geschenkt. Und Klappe. Davor haben wir jetzt the same procedure as every year, James. Nämlich erstmal für ein Jahr Ruhe. Stattdessen die Mühen der vielleicht etwas unglamouröseren Ebene. Oh, komm schon. Platz 5. Ich bin Baymax. Baymax, riesiges Robo-Wabohu von Chris Williams und Don Hall. Ein Animationsabenteuer, lustig, komisch, mit hohem Slapstick-Faktor. Aber auch eben solcher Qualität, wenn der dicke Gesundheitscomputer Baymax den Teenie-Hero auf dessen Weg begleitet, den Tod seines Bruders aufzuklären. Doch die tragikomischen Elemente, die sich in diese Geschichte mischen, wenn es um die Bewältigung von Trauer geht, das ist sehr beeindruckend und schleicht sich auf angenehme Weise quasi hinterrücks in diese Comic-Verfilmung. Bei der Mischung aus Real- und Animationsfilm über den Schwamm mit Beinen hingegen... Platz 2. SpongeBob. Schwammkopf. Von Paul Tibbett. Hier wird man Subtilität wie in Baymax vergebens suchen. Es geht eher um Gags und Überwältigung. Platz 4. Honig im Kopf von Til Schweiger. Wusstest du eigentlich, dass Hamburg mehr Brücken als Venedig hat? Das glaube ich nicht. Wollen wir nachschauen? Puh. Venedig. Honig im Kopf erzählt ja in durchaus anrührender Weise von Trauer und Verlust, vom Verlust eines geliebten Menschen, der dabei ist, in die Nebel von Alzheimer zu gleiten. Und gerade hat ja Julianne Moore für ihre Rolle als Alzheimer-Kranke den Oscar für die beste weibliche Rolle gewonnen. Für Julianne Moore in Still Alice, wie für Dieter Hallervorden in Honig im Kopf gilt, es sind dankbare Rollen, einen Kranken in einem Film zu spielen. Was gar nicht zynisch gemeint ist, sondern nur realistisch. Aber warum kann Til Schweiger die Geschichte seines Films nicht einfach ernst nehmen, stehen lassen, sondern muss sie in der Süßlichkeit dieser Geschichte zwischen Großvater und Enkelin ersticken? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage. Es gibt Überraschungen am laufenden Band. Platz 3. Traumfrauen von Anita Decker. Ein heiteres Spiel um die Liebe mit Schauspielern, denen ihr Herz gehört. Sonja Ziemann und Rudolf Prack. Sorry, falscher O-Ton, falscher Film, falsches Jahrhundert gar. Wobei, worum geht es denn heute, wenn Hanna Herzsprung, Caroline Herfurth, Paulina Roginski, Iris Berben, denen zweifellos auch unser Herz gehört, wenn sie sich auf die Suche nach dem Richtigen machen, einer von ihnen natürlich, was der gute alte Rudolf Prack in den 1950ern war, das ist der gute Elias Mbarek in unseren 2010er Jahren. Am Ende steht dann der große Kitsch über die romantische Liebe, auch wenn Rudolf Prack und Sonja Ziemann nicht über Dreier, Fellatio, Dildos und Analplugs parliert haben. Oder über dieses hier. Und dann peitsche ich mit meinem Jahresschwert auf deine Lustgrotte. Dies war nun kein Zitat von Platz 1 bzw. aus 50 Shades of Grey von Sam Taylor Johnson. Macht aber schon deutlich, dass eben der Sex oder seine explizite Beschreibung nicht mehr das Zeug zum Skandal haben. Die lang erwartete bzw. befürchtete 50 Shades of Grey Verfilmung ist sehr langatmig und meine Herren, das ist nur der erste Teil einer Trilogie. Gespickt mit Dialogen, die einem in ihrer Banalität schon den Atem nehmen. Hör mir zu, Romantik liegt mir nicht. Mein Geschmack ist sehr speziell. Das würdest du nicht verstehen. Dann klär mich auf. Aber Dakota Johnson, Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith, als Studentin Anastasia, die an den Milliardär Dorian Gray gerät, der sie in die Welt des gehobenen Sadomasochismus einführt, Dakota Johnson ist eine Entdeckung. Und dass am Ende die Romantik in diesem Film, der bemerkenswert konsequent gesellschaftliche Kälte inszeniert, dass die Romantik immer von Klassenverhältnissen schon zerstört bzw. von ihnen unterminiert ist, das kann man schon in 50 Shades of Grey herauslesen, sorry, falsch, wir sind im Kino, herausschauen.